Die fundamentale Basis der sequenzierten Frequenz von der Konsequenz ist die in der Matrix quantisierte Sequenz der Inkonsequenz. Mehr Bassdrum.